Lektion 10, Übung 8. Lieber Herr Meier, lieber Alfons, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte euch zu diesem besonderen Anlass heute herzlich willkommen heißen. 50 Jahre alt wird unser Alfons Meier in diesem Monat. 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert. Und genau sein halbes Leben ist er in unserer Firma, für viele als Freund, als Mitarbeiter, als Kollege, als Vorgesetzter und seit 5 Jahren als unser Abteilungsleiter Kundendienst. Heute möchten wir, die Geschäftsführung, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deine Kolleginnen und Kollegen, dir, lieber Alfons, Ihnen, lieber Herr Meier, für 25 Jahre gute, freundschaftliche und harmonische Zusammenarbeit danken. Herzlichen Glückwunsch zum 25. Dienstjubiläum. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute für die nächsten 10, 20 Jahre bei uns im Hause Sperling. Lieber Alfons, wir haben hier eine kleine Überraschung. Du bist ja gern zu Fuß unterwegs. Da findest du vielleicht dieses Buch nützlich. Da findest du alle Wanderwege in Mitteleuropa. Und dann dieser Wanderstock. Mit 50 Jahren braucht man den. Und ein paar solide Wanderschuhe. Die halten bis zum 100. Geburtstag. Hoffentlich passen sie dir.